Time waits for no one and I wish someone would care, singt die Dame, die gleichzeitig auch eine Ausnahme war. Sie kommt nämlich nicht aus den USA. Sie ist Skandinavierin, aber der Song, der ist von einer US-Amerikanerin geschrieben worden, von Emma Thomas nämlich. Wish someone would care. Und diese Version, die zerreißt einen noch glatt. Marie Bergmann heißt die Sängerin, die Skandinavierin. Fruit heißt die CD und der Titel nochmal Wish Someone Would Care. Der nächste Song ist von einem Interpreten mit dem Namen Wiley and the Wild West. Wiley ist also der Vorname von Wiley Gustafsson. Wiley Gustafsson wird möglicherweise auch ein Skandinavier sein oder seine Eltern sind Skandinavier gewesen und haben es irgendwann einmal in den Mittelwesten der USA geschafft, denn da haben sich ja viele Skandinavier niedergelassen. Und Wiley Gustafsson wird irgendwann gedacht haben, ich mache eine CD. Das hat er gemacht. Wiley sieht aus wie ein Cowboy, das liegt nahe, wenn der zweite Teil des Bandnamens And the Wild West heißt. Er steht vor einem Pferd, hat einen Cowboy-Hut auf, natürlich einen großen Gürtel um, ein paar Chaps und er trägt eine Brille. Warum soll ein Cowboy nicht auch mal eine Brille tragen? Die Aufnahme, die wir gleich hören werden, gehört zu dem Kuriosesten, was es so gibt. Den Text zum Plattencover, den hat immerhin Eddie Stubbs geschrieben und Eddie Stubbs ist der Ansager der Grand Ole Opry in Nashville, Tennessee. Der Song heißt Odessa Yodel, Wiley and the Wild West.